Mit den Zahlen sind Sie jetzt vertraut. Dann machen Sie 20 Liegestützen und zählen Sie mit. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Uau! Wow.